Ballers. Das nächste Stück haben wir eigentlich noch nie gespielt, wenn man davon absieht, dass wir es gestern, vorgestern und vorvorgestern gespielt haben. Aber seit wir es aufgenommen haben, 1984 circa, 1984 waren wir nicht so recht in der Lage, es zu spielen. Wir waren nur in der Lage, es uns auszudenken und einmal irgendwie hinzuschludern, aber nicht es irgendwie zu spielen. Und das haben wir jetzt gemacht. Weil es so hoch in der Wertung abgeschlossen hat. Wir haben ja befragt, die auf neubauten.org, die Unterstützer befragt, was sie hören wollten, und es kam so hoch, dass wir dachten, wir lernen das mal. Sie erkennen es bestimmt gleich wieder. Erkennen Sie die Melodie. Aufstehen, schwarz vor Augen, voll die kalten Finger. Was willst du machen beim Zittern erwachen? Was willst du machen beim Zittern erwachen? Was willst du machen beim Zittern erwachen und das Zimmer zegeln? Es tanzt im Kreislauf. Es geht rund hier, ja, es geht rund hier. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Ich komm ja schon, oder bist du das nicht? Oder bist du Frieden denkt, das noch.